Doktor, warum sind so hart die Zeiten? Doktor, auch du kennst keine Antwort, ich weiß. Doktor, in meinem Herz hast ein Mörder, der schlägt alles kurz, der schlägt alles klein. Jeder Stern hat einen Platz am Himmel, jeder Fluss hat sein Bett und seinen Lauf. Doch wie ein Todesblatt, der Wind mich davon weht. Doktor, ich versuch weiter zu leben. Doktor, versprechen kann ich nichts, du weißt. Doktor, in meinem Bauch platzt ne Bombe, geladen mit Wut, geladen mit Pein. Jeder Stern hat seinen Platz am Himmel, jeder Fluss hat sein Bett und seinen Lauf. Doch wie ein Todesblatt, der Wind dich davon weht. An der Gitarre, Josef Jos. Platz am Himmel, jeder Fluss hat sein Bett und seinen Lauf. Doch wie ein Todesblatt, der Wind mich davon weht. Jedes Wort glaubte ich ihr, Doktor, alles war Lüge dabei. Doktor, in meinem Bauch platzt ne Bombe, vor Hunger getrieben, getrieben vor Gier. Jeder Stern hat seinen Platz am Himmel, jeder Fluss hat sein Bett und seinen Lauf. Doch wie ein Todesblatt, der Wind mich davon weht. Seinen Lauf, doch wie ein Todesblatt, der Wind nicht davon lebt.